Ausgezeichnet. Die erste Gruppe von Bildern nennen wir eidetische oder erinnerte visuelle Vorstellungen. Und die zweite Gruppe nennen wir konstruierte visuelle Vorstellungen. Sie hat sich niemals selbst in diesen Stuhl, in diesem Raum hier sitzen sehen. Das ist etwas, worüber sie keine direkte visuelle Erfahrung hat. Wenn sie also gerne wissen möchte, welches Bild sie hier abgibt, muss sie es sich konstruieren. Die meisten normal organisierten Rechtshänder zeigen das Gegenteil dessen, was wir eben bei Susan gesehen haben. Susan ist Linkshänderin. Und ihre visuellen Zugangshinweise, Assessing Cues, sind seitenverkehrt. Die meisten Menschen blicken bei eidetischen visuellen Vorstellungen nach oben links und bei konstruierten visuellen Vorstellungen nach oben rechts. Es gibt jedoch eine Menge normal organisierter Rechtshänder, die nach oben rechts blicken, wenn sie Fragen beantworten, die ihr visuelles Gedächtnis betreffen. Barbara zum Beispiel hat gerade eben nach oben rechts geblickt, um irgendetwas zu erinnern. Weißt du noch, was du da oben gesehen hast? Barbara, nein. Kannst du dich an eines der Häuser erinnern, in denen du als Kind gewohnt hast? Barbara, ja. Gerade blickte sie wieder nach oben rechts. Was hast du gesehen, Barbara? Wenn es mehrere Dinge waren, benenne eines. Barbara, ich sah das Wohnzimmer. Jetzt werde ich eine Vorhersage machen. Das Wohnzimmer, das du gesehen hast, hatte in einer bestimmten Hinsicht etwas Besonderes. Ich möchte, dass du die folgenden Behauptungen überprüfst und mir dann sagst, ob sie zutreffen. Das Wohnzimmer, das du gesehen hast, schwebte im Raum. Es war nicht in der Weise visuell begrenzt, wie es das wäre, wenn du dich tatsächlich in diesem Wohnzimmer aufhalten würdest. Es war ein Bild, welches du vorher noch nie gesehen hast, denn es war ein Fragment von einer Reihe von Bildern, die du in der Vergangenheit unzählige Male gesehen hast. Es war kein visueller Input, den du direkt erhalten hattest. Es war buchstäblich ein Extrakt, ein Einzelbild, extrahiert aus Teilen deiner Erfahrung und separat wiedergegeben. Trifft das zu? Barbara, ja. Wenn ihr Fragen in Bezug auf das visuelle Gedächtnis stellt und jemand blickt nach oben rechts, so könnt ihr nicht daraus schließen, dass er Linkshänder ist oder dass seine Zugangshinweise seitenvertauscht sind. Ihr könnt daraus nur schließen, dass er nach oben rechts blickt. Wenn ihr an dem Punkt weiter nachforschen wollt, so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine haben wir bei Susan erlebt, nämlich, dass sie eine seitenvertauschte zerebrale Organisation hat. Die andere Möglichkeit ist die, dass er sich Bilder aus der Vergangenheit konstruiert, so wie wir es bei Barbara gesehen haben. Wenn das der Fall ist, dann haben die Bilder nicht die Farbe, das Detail, die Kontextmarkierungen oder den visuellen Hintergrund wie ein tatsächlich eidetisch erinnertes Bild. Das ist ein wichtiger Unterschied. Barbara erinnert sich an Bilder außerhalb ihres Kontextes, und das ist charakteristisch für konstruierte visuelle Vorstellungen. Nebenbei bemerkt, sie wird sich oft mit anderen Leuten über die Vergangenheit streiten, hauptsächlich mit denen, die eidetisch erinnern. Sally, ich habe bei Fran keine Augenbewegungen nach oben oder unten gesehen. Sie blickte nur geradeaus. Okay, mit ihrem Blick geradeaus sah sie mich an, bevor ich eine Frage stellte und nachdem ich sie gestellt hatte. Sah sie mich genauso an oder hast du eine Veränderung bemerkt? Sally, ja, sie sah nachdenklicher aus. Nachdenklicher? Was für dich nachdenklich aussieht und was für mich nachdenklich aussieht, können zwei total verschiedene Arten von Erfahrungen sein. Nachdenklich ist ein komplexes Urteil über Erfahrung. Es ist in deiner sensorischen Erfahrung nicht vorhanden. Ich bin sicher, dass nachdenklich eine angemessene Bedeutung für dich hat und dass du sie leicht mit deiner sensorischen Erfahrung verbinden kannst. Kannst du bitte statt zu urteilen, dass sie nachdenklich war, beschreiben, was du tatsächlich gesehen hast, damit wir übereinstimmen können oder auch nicht? Wie schon gesagt, alle diese Fragen werden schon vor der Verbalisierung beantwortet. Das heißt, wenn ihr jemanden, mit dem wir kommunizieren, direkt beobachten könnt, werdet ihr immer schon die Antwort haben, bevor er sie euch verbal gibt. Ich habe gerade Sally gebeten, etwas zu beschreiben. Und sie demonstrierte nonverbal, was sie gesehen hat. Sie spiegelte in ihren eigenen Bewegungen das, was Fran vorher tat. Sally, weißt du noch, wie sich das anfühlte, was du eben gemacht hast? Sally, es war, als würden sich meine Augen etwas schließen. Ah ja, deine Augenlider haben sich etwas gesenkt. Ist dir noch etwas aufgefallen, in deinen Empfindungen eben oder in dem, was du vorher bei Fran gesehen hast? Habt ihr schon einmal während einer Unterhaltung die Erfahrung gemacht, dass der Blick der anderen Person noch auf eurem Gesicht ruht und ihr doch plötzlich ganz auf euch selbst gestellt seid, ganz alleine seid? Genau das ist hier passiert. Bei den beiden hier haben sich die Pupillen erweitert und die Gesichtsmuskeln entspannt. Wenn ihr meint, eine Pupillenerweiterung sei schwer zu erkennen, so glaube ich, ist das eher eine Aussage über eure eigenen Wahrnehmungsprogramme als über die Pupillenerweiterung. Ich meine damit nicht, ob ihr über eine Sehkraft von 20 zu 20 verfügt oder über eine von 20 zu 2000 mit korrigierenden Linsen. Ihr habt eure Fähigkeit wahrzunehmen gelernt. Und ihr könnt lernen, sie zu verbessern. Die meisten Menschen tun so, als wären ihre Sinne einfach passive Behälter, in die die Welt riesige Mengen von Informationen hineinschüttet. Die Menge der Informationen ist überwältigend, so überwältigend, dass wir nur einen winzigen Teil von ihr repräsentieren können. Aber ihr könnt lernen, in aktiver Weise und nützlich zu selektieren. In ein paar Minuten werden wir euch um Folgendes bitten. Ändert eure Wahrnehmungsprogramme, um herauszufinden, ob erstens die Muster, über die wir sprechen, tatsächlich existieren und zweitens, ob sie nützlich sein können. Diese beiden Schritte sind die Grundlage unseres weiteren Vorgehens. Wir werden uns auf unseren Rapport zu euch verlassen, wie auch immer er im Moment sein mag, um euch dazu zu bringen, eine Übung zu machen, in der ihr selbst mit euren eigenen Sinnen entdecken könnt, ob es die Dinge, über die wir hier sprechen, überhaupt gibt. Dann werden wir darüber sprechen, wie sie zu nutzen sind, denn das ist das eigentlich Wichtige. Und erst ganz zum Schluss kommt die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, über diese Dinge etwas zu wissen. Wenn ihr über Kommunikationsmuster verfügt, die euch zurzeit in der Therapie, der Erziehung oder im Geschäftsleben gute Dienste tun, so könnt ihr ganz sicher sein, dass euch diese Fertigkeiten nach dem Seminar noch zur Verfügung stehen. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir werden nichts unternehmen, um eure Wahlmöglichkeiten zu verringern. Wir möchten euch mit einem neuen Ansatz vertraut machen. Ich vermute, dass einige von euch in der therapeutischen Kommunikation sehr effektiv und kompetent sind. Ihr erzielt Ergebnisse und freut euch darüber. Euer Job ist eine Herausforderung. Ihr mögt ihn, zumindest manchmal. Aber sogar in den Fällen, in denen ihr sehr, sehr gut arbeitet, werdet ihr von Zeit zu Zeit gelangweilt sein. Ihr kennt die Tendenz, eine Reihe von Interventionen zu wiederholen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, in der Hoffnung, dass sie es in der Gegenwart wieder sein werden. Ich denke, eine der gefährlichsten Erfahrungen, die die Menschen machen können, ist der Erfolg. Das trifft besonders dann zu, wenn man schon früh in seiner Karriere Erfolg hat. Denn dadurch wird man ziemlich abergläubisch und neigt dazu, sich in Wiederholungen zu erschöpfen. Es ist die alte Geschichte mit der 5-Dollar-Note am Ende des Labyrinths. Angenommen, zum Beispiel, du hättest einmal einen Klienten mit einem leeren Stuhl sprechen lassen und ihn dazu gebracht, seine Mutter auf diesen Stuhl zu halluzinieren. Und er hätte sich daraufhin dramatisch verändert. Das könnte dich zu dem Schluss veranlasst haben, dass jeder Therapeut im ganzen Land so vorgehen sollte, obwohl es noch eine Myriade anderer Wege gibt, die zum gleichen Ergebnis führen. Diejenigen von euch, die Zweifel haben, und diejenigen, die skeptisch sind, möchten wir jetzt um Folgendes bitten. Und das gilt auch für all die anderen Lügen, die wir euch noch erzählen werden. Akzeptiert unsere Lüge für eine begrenzte Zeit, nämlich so lange, wie die Übung dauert, die wir gleich machen werden, nachdem wir die Muster beschrieben haben, deren Existenz wir hier behaupten. Auf diese Weise könnt ihr eure eigene sinnliche Erfahrung benutzen und nicht unseren komischen Wortsalat. Um zu entscheiden, ob die Dinge, die wir beschreiben, tatsächlich im Verhalten der Person, mit der ihr kommuniziert, beobachtet werden können. Wir behaupten jetzt einfach, dass ihr bis jetzt etwas völlig Offensichtliches übersehen habt. Wir behaupten, dass ihr euer ganzes Leben lang mit Leuten gesprochen habt und sie etwa Folgendes machten. Also für mich sieht es so aus, das blinkt nach oben links. Ich sage mir, das blickt nach unten links. Ich habe einfach das Gefühl, das blickt nach unten rechts. Und ihr habt nie bewusst darauf geachtet. Schon die ganze 100-jährige Geschichte der modernen Psychologie und Kommunikationstheorie hindurch konnten die Menschen das systematisch. Und ihr wart alle die Opfer von kulturellen Regeln, die euch nicht erlaubten, diese Hinweise zu bemerken und direkt und effektiv auf sie zu reagieren. Übung mit Zugangshinweisen. Sucht euch jemanden aus, den ihr nicht kennt oder den ihr nur wenig kennt. Einer von euch wird A sein und der andere B. A wird damit anfangen, Fragen zu stellen. Ihr könnt euch das Lernen erleichtern, wenn ihr die Fragen so zusammenfasst, wie ich es eben machte. Fangt mit visuell-eidetischen Fragen an. Welche Farbe hat der Teppich in deinem Auto? Welche Farbe haben die Augen deiner Mutter? Welche Form haben die Buchstaben auf dem Schild draußen am Eingang? Alle diese Fragen beziehen sich auf Dinge, die ihr schon einmal gesehen habt. Dann stellt Fragen über solche Dinge, die der andere noch nicht gesehen hat und die er konstruieren muss. Wie würdest du aussehen, wenn du dich mit meinen Augen sehen könntest? Wie würdest du mit lila gefärbtem Haar aussehen? Dann stellt auditive Fragen. Welches Musikstück hörst du am liebsten? Welche Tür in deinem Haus macht den meisten Lärm, wenn sie zugeschlagen wird? Kannst du hören, wie ein bestimmter Mensch, dem du dich sehr nahe fühlst, deinen Namen ausspricht, in einer besonders angenehmen Art? Kannst du dich selbst Hänschenklein singen hören? Das sind alles Möglichkeiten, Zugang zu auditiven Erfahrungen zu finden. Die Hinweise, die ihr von eurem Partner nonverbal bekommen werdet, werden sich systematisch von denen unterscheiden, die ihr auf die Fragen davor erhalten werdet. Dann stellt eine Reihe von kinästhetischen Fragen. Wie fühlst du dich morgens? Wie fühlt sich Katzenfell an? Frau, gibt es einen Unterschied in den Augenbewegungen, wenn jemand etwas erinnert, was er in der Vergangenheit gehört hat, und wenn jemand versucht, sich vorzustellen, wie etwas klingen würde? Wenn du sagst vorstellen, dann setzt das Vorstellungen oder Bilder voraus. Bitte ihn stattdessen, innerlich einen Klang zu erzeugen, den er vorher noch nie gehört hat. Ja, es gibt einen Unterschied. Entdecke ihn selbst. Ich möchte euch vor zwei Fallen warnen. Es könnte sein, dass ihr denkt, das Wort Denken sei ein Repräsentationssystem. Das ist es nicht. Die Worte Denken, sich bewusst sein, glauben, gewahr werden, wissen, sind alle unspezifisch. Benutzt solche Worte nicht, denn sonst wird die Antwort zufällig sein. Ihr werdet auch verwirrende Antworten bekommen, wenn ihr zum Beispiel sagt, kannst du dich an das letzte Mal erinnern, als du gespürt hast, wie es ist, in Wasser zu schwimmen? Denn so bittet ihr eure Partner, zwei Dinge zu tun, sich zu erinnern und dann zu fühlen. Es könnte sein, dass sie sich visuell erinnern, also mit einer visuellen Suchprozedur. Sie könnten es auditiv wiederholen oder sie könnten es direkt kinästhetisch tun. Wie auch immer Sie es machen, ihr bekommt auf jeden Fall einen zweiteiligen Prozess. Zuerst gemäß eurer Anweisung das Erinnern und dann das eigentliche Nachspüren der mit dem Schwimmen verbundenen Empfindung. Wenn ihr Antworten von eurem Partner bekommt, aus denen ihr nicht klug werdet, dann fragt ihn, was er innerlich gemacht hat. Eure Aufgabe ist, das, was ihr von außen beobachten könnt, mit euren jeweiligen Fragen in Zusammenhang zu bringen. Achtet also auf die Beziehung zwischen der Art der Information, die ihr erfragt, und von Augenbewegungen. Fragt nach, wenn ihr etwas nicht versteht. Von außen habe ich das und das gesehen. Was entspricht dem in deinen inneren Vorgängen? Wenn er es nicht weiß, dann bittet ihn zu raten. Wenn er nicht die Art von Augenbewegungen bekommt, über die wir gesprochen haben, dann nehmt schwierigere Fragen. Welche Farbe hatten die Schuhe, die deine Mutter trug, als du sie das letzte Mal gesehen hast? Angenommen, ihr fragt, welche Farbe haben die Augen deiner Mutter? Und ihr seht keine Augenbewegungen, dann stellt die Frage komplizierter. Deine Augen sind auch blau. Ist das Blau deiner Augen dunkler oder heller als das Blau in den Augen deiner Mutter? Das ist eine komplexere, einen Vergleich beinhaltende Frage. Der andere muss sich dann erst die Farbe seiner eigenen Augen vorstellen. Und die Farbe der Augen seiner Mutter. Und dann die beiden inneren Bilder miteinander vergleichen. Nachdem ihr euren Partner 4 oder 5 Minuten lang diese Fragen gestellt habt, solltet ihr ungefähr wissen, welche Augenbewegungen ihr erkennen könnt, die eindeutig das internale Repräsentationssystem anzeigen, das euer Partner in dem Moment gerade benutzt. Dann tauscht die Rollen, sodass jeder von euch die Gelegenheit bekommt, Fragen zu stellen und die Antworten zu beobachten. Wir werden hier im Raum bleiben. Wenn Dinge auftauchen, die ihr nicht versteht, dann gebt uns ein Zeichen. Wir werden dann zu euch kommen und euch dabei helfen, sie einzuordnen. Wir bieten euch hier Generalisierungen an. Und euch wurde sicher in eurem ganzen Leben keine einzige Generalisierung angeboten, die sich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt und an irgendeinem Ort als falsch herausgestellt hätte. Wie alles andere, was wir hier tun werden, sind auch die Generalisierungen nur Tricks, um euch dazu zu bringen, auf eure Erfahrungen zu achten und eine bestimmte Dimension sinnlicher Erfahrung wahrzunehmen, die nicht zu beachten, ihr kulturell trainiert seid. Wenn ihr sie beachtet, habt ihr eine gewaltige Informationsquelle über die unbewussten Prozesse der anderen Person. Ihr werdet Leute finden, die in seltsamer Weise organisiert sind. Aber sogar jemand, der total abweichend organisiert ist, wird systematisch sein. Seine Augenbewegungen werden eine Systematik haben, die für ihn gilt. Sogar jemand, der konsequent nach oben blickt, wenn er ein Gefühl hat, und konsequent nach unten, wenn er sich ein Bild macht, wird intraindividuell konsistent bleiben. Wichtig ist nur, dass ihr über die sinnliche Erfahrung verfügt, um zu bemerken, wer was macht. Fangt jetzt an und findet heraus, welche Muster, wenn überhaupt, ihr entdecken könnt. Okay. Wie ging's mit der Übung? Viele von euch nicken. Einige von euch hatten Schwierigkeiten oder Unklarheiten oder waren verwirrt durch die Dinge, die sie gesehen haben. Mit denen wollen wir uns jetzt beschäftigen. Sie sind interessanter. Frau, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir genauso viel lernen können, wenn wir den beobachten, der die Fragen stellt. Mit Hilfe seiner Augenbewegungen konnten wir voraussagen, welche Art von Frage als nächste kommen würde. Mann, als ich Chris, meiner Partnerin, eine auditive Frage stellte, blickte sie nach oben und visualisierte. Weißt du noch, welche Frage es war? Mann, mit welchen 4 Noten fängt Beethovens 5. Sinfonie an? Okay. Hat noch jemand von euch die Erfahrung gemacht, dass euer Partner nach einer auditiven oder kinästhetischen Frage einen visuellen Zugang suchte und dann eine auditive bzw. kinästhetische Information gab? Versteht ihr, was da passiert ist? Chris, was hast du gemacht? Hast du sie von der Partitur abgelesen? Hast du einen Plattenspieler gesehen oder ein Album? Chris, ich habe sie gehört. Du hast sie gehört, okay. Bist du dir bewusst, dass du mit irgendeinem Bild angefangen hast? Hier seht ihr eine der interessanten Diskrepanzen zwischen dem Bewusstsein und dem, was nonverbal angeboten wird. Chris, weißt du, welches die 2. 4 Noten in Beethovens 5. sind? Okay, du weißt, welche es sind. Frau. Ah, es könnte eine räumliche Angelegenheit für sie sein. Kannst du ein sinnliches Korrelat für das Wort räumlich angeben? Bei Bemerkungen, jemand würde nachdenklich aussehen oder etwas sei eine räumliche Angelegenheit, möchten wir, da diese Worte für jeden von uns eine andere Bedeutung haben, euch um Folgendes bitten. Benutzt entweder vor oder nach dem Urteil Worte, die es uns möglich machen, gleicher oder verschiedener Meinung zu sein. Was genau hast du gesehen, gehört oder gefühlt? Frau, nun, als ich eben die Frage für mich beantwortete, machte ich da-da-da-dam und sah mir die räumlichen Intervalle an, nicht die Noten. Wenn ihr mit eurem Partner auch diese Erfahrung gemacht habt, geht sie noch einmal mit ihm durch. Ich garantiere euch, dass Folgendes passiert ist. Er sucht und er fand eine visuelle Vorstellung, die irgendwie die Erfahrung repräsentierte, die er sich zugänglich machen wollte. Von diesem Bild kam er dann zu Gefühlen oder den akustischen Eindrücken, die zu dieser bestimmten visuellen Vorstellung gehörten. Entweder indem er etwas imitierte oder indem er in das Bild hineinging. Wir müssen jetzt eine Unterscheidung einführen. Die Prädikate, die Worte, die eine Person auswählt, um ihre Situation zu beschreiben, sofern sie durch ein Repräsentationssystem spezifiziert sind, zeigen euch an, was ihr bewusst ist. Die Prädikate weisen darauf hin, welchen Teil ihres komplexen internalen kognitiven Prozesses die Person ins Bewusstsein bringt. Die visuellen Zugangshinweise, die Augenbewegungsmuster teilen euch buchstäblich die ganze Sequenz der Zugangssuche mit. Wir nennen sie eine Strategie mit Leitsystem, Lead System. Bezeichnen wir das System, welches ihr benutzt, um Informationen abzurufen. Das Repräsentationssystem ist der bewusste Anteil der abgerufenen Erfahrung, erkennbar durch die Prädikate Referenzsystem, bezieht sich darauf, wie ihr entscheidet, ob die abgerufene Information wahr ist oder nicht, nachdem ihr sie euch zugänglich gemacht und ins Bewusstsein gehoben habt. Zum Beispiel, wie ist dein Name? Ted. Ted. Ted, woher weißt du das? Nun, er hat die Frage schon beantwortet, nonverbal. Es ist eine absurde Frage. Ted weiß das. Und trotzdem hat er sie beantwortet. Weißt du, woher du es weißt? Jetzt in diesem Moment, hier in diesem Raum, wenn ich dich Jim nenne, reagierst du nicht. Wenn ich dich Ted nenne, reagierst du. Das ist eine kinästhetische Reaktion. Nun, ohne irgendwelche Reize von außen bereitzustellen, wenn ich dich einfach frage, weißt du deinen Namen? Hast du dann eine Antwort, Ted? Ja. Weißt du, was du sagen wirst, bevor du es dann tatsächlich sagst? Ted, nein. Wenn ich dich frage, wie ist dein Name, und du antwortest nicht, dann weißt du nicht, wie du heißt? Ted, ich weiß, wie ich heiße. Denn wenn jemand Ted sagt, habe ich ein bestimmtes Gefühl, eine Reaktion, denn das bin ich. Wenn ich dir diese Frage stelle, sagst du dann innerlich Ted und bekommst dann dieses Gefühl als Verifikation? Ted, ja. Also bei einem Input von außen verfügst du über eine Strategie, um zu entscheiden, welche Reaktion auf was angemessen ist, nicht wahr? Ted, und nicht Bob. Aber wenn ich dich frage, wie heißt du? Woher weißt du, was du mir sagen wirst? Ted, ich denke nicht darüber nach. Also hast du kein Bewusstsein über den Prozess, den du im Moment benutzt? Okay. Nun, hat irgendjemand einen Hinweis bemerkt, der euch die Antwort verraten könnte, obwohl Ted zu diesem Zeitpunkt noch keine bewusste Antwort auf unsere Frage weiß? Jedes Mal, wenn wir die Frage stellen, gingen seine Augen nach unten links und wieder zurück. Er hörte seinen Namen. Ich weiß nicht, wessen Stimme er seinen Namen sagen hörte und wie sie klang. Aber er hörte ihn. Er weiß, der Name Ted ist richtig. Denn er fühlt sich richtig an. Also in diesem Fall ist dein Leitsystem auditiv. Auf diese Weise besorgt er sich die Information, obwohl ihm das nicht bewusst ist. Ebenfalls auditiv bringt er seinen Namen dann ins Bewusstsein. Das heißt, in diesem Fall deckt sich sein Repräsentationssystem mit einem Leitsystem. Sein Referenzsystem ist kinästhetisch. Wenn er den Namen Ted hört, innerhalb oder außerhalb seiner selbst, fühlt er sich richtig an. Bei einigen Leuten kommt es vor, dass sie, wenn man ihnen Fragen stellt, diese innerlich mit Worten wiederholen. Viele von euch machen das. Ich sage, viele Leute wiederholen Worte. Und ihr geht nach innen und sagt zu euch selbst, ah ja, die Leute wiederholen Worte. Kennt ihr die Erfahrung, mit jemandem zusammen zu sein, für den eure Sprache eine Fremdsprache ist? Wenn sie etwas hören, machen sie typischerweise die erste Augenbewegung, um es innerlich zu übersetzen, und ihr seht den gleichen auditiven Hinweis. Manche Menschen brauchen ewig, um eine Frage zu beantworten. Gewöhnlich haben sie eine komplexe Strategie im Bewusstsein. Ein Typ zum Beispiel hatte eine faszinierende Strategie. Ich fragte ihn, wann hast du John das erste Mal getroffen? Und er ging nach innen und sagte, wann habe ich John das erste Mal getroffen? Lass mich sehen. Und seine Augen gingen nach oben und er konstruierte sich ein Bild von John. Dann blickte er nach links und flippte visuell durch alle die Orte an, die er sich erinnern konnte, bis er einen fand, der ihm ein Gefühl von Vertrautheit gab. Dann benannte er den Ort auditiv, sah sich selbst, wie er mir diesen Namen mitteilen würde und malte sich aus, wie er dabei aussehen würde. Er hatte das Gefühl, dass es sicher sein würde, weiterzumachen und es zu tun. Also sagte er zu sich selbst, mach weiter und tu es. Es gibt eine ganze Reihe weiterentwickelter Muster, die wir begradigen, Streamlining nennen. Ihr könnt sie benutzen, um eine Strategie in ihrer Struktur zu untersuchen und zu begradigen, indem ihr alle unnötigen und redundanten Schritte herausnehmt. Dazu gehören Strategien zur Untersuchung von Schleifen und anderen Einschränkungen und Problemen, die dann begradigt werden können. So bekommt ihr effektive Programme, um die jeweils erwünschten Resultate zu erreichen. Lasst uns ein Beispiel aus der Therapie nehmen. Einige kommen mit dem Problem, dass sie sehr eifersüchtig sind. Sie sagen zum Beispiel, nun, wissen Sie, ich, blickt nach oben rechts, also ich, blickt nach unten rechts, fühle mich richtig krank vor Eifersucht und, blickt nach unten links, sage mir, das ist verrückt und ich habe keinen Grund dazu, aber ich komme einfach von diesem Gefühl nicht los. Er steigt visuell ein, er konstruiert sich ein Bild von seiner Frau, wie sie gerade etwas Ungezogenes und Genussvolles mit einem anderen tut. Dann fühlt er sich so, als stünde er tatsächlich in dem Raum und beobachtet sich dabei. Er fühlt sich so, wie er sich fühlen würde, wenn er dabei wäre. Gewöhnlich ist das alles, was ihm bewusst ist. Dieses Gefühl hat den Namen Eifersucht. Das Repräsentationssystem ist kinästhetisch. Er ruft visuell ab, repräsentiert kinästhetisch. Und schließlich sagt er sich, dass sein Gefühl unangemessen sei. Das heißt, er bestätigt es im auditiven Referenzsystem. Also werden die drei unterschiedlichen Systeme in unterschiedlicher Weise benutzt. Frau, Heißt das, wenn ihr mit diesem Klienten arbeiten würdet, dass ihr in dieser Situation im Gefühlssystem, dem Repräsentationssystem nachhaken würdet? Das hängt davon ab, was du erreichen möchtest. Wir behaupten, dass es in der Kommunikation keine Fehler gibt. Es gibt nur Resultate. Um auf deine Frage eingehen zu können, müsstest du uns genauer angeben, welches Resultat du erzielen möchtest. Wenn du Rapport herstellen willst, ist es vorteilhaft, wenn du dich dem Repräsentationssystem anpasst. Du kannst es an den Prädikaten erkennen. Der Klient kommt und sagt, also ich fühle mich richtig krank vor Eifersucht, wissen Sie, das bedrückt mich unheimlich und ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann kannst du sagen, nun, ich werde versuchen, Ihnen zu helfen, es in den Griff zu kriegen, denn ich habe das Gefühl, Sie haben zu Recht einen Anspruch auf Hilfe. Wir werden uns mit diesem Problem auseinandersetzen und es richtig durcharbeiten, um zu einem soliden Verständnis darüber zu kommen. Das könnte dir als ein erster Schritt helfen, Rapport herzustellen. Wenn du stattdessen zu diesem Klienten sagen würdest, nun, ich werde versuchen, Ihnen zu einem besseren Einblick in Ihre Gefühle zu verhelfen, würdest du keinen bewussten Rapport bekommen. Möglicherweise stellst du einen unbewussten Rapport her, der in jedem Fall der wichtigere ist. Wenn dieser Mann mit seinem Eifersuchtsproblem zu euch in die Therapie kommt und ihr seid in der Lage, die Zugangshinweise zu erkennen, so habt ihr alle Informationen, die ihr braucht, um den Prozess zu verstehen, durch den er geht. Auch Therapeuten, die anfangen, eine Ahnung davon zu bekommen, dass Prozesse dieser Art ablaufen, bringen den Leuten keine neuen Wege bei, wie sie anders damit umgehen können. Wenn dein Therapeut dir nur dabei hilft, deine Bilder realistischer zu machen, dann arbeitet er mit dem Inhalt und lässt die Struktur unangetastet. Meistens versuchen die Leute nicht, die eigentliche Struktur des Prozesses zu verändern. Sie versuchen, ihn realistischer und funktionaler zu machen. Das bedeutet, dass es dem Klienten gut geht, solange der revidierte Inhalt der gleiche bleibt. Wenn sie es jedoch mit einem anderen Inhalt zu tun haben, kommen sie erneut in Schwierigkeiten. Die Art, wie ihr euch selbst motiviert, kann die gleiche Struktur haben wie Eifersucht. Ihr macht euch ein inneres Bild von dem, was ihr möchtet. Es gibt euch ein gutes Gefühl. Dann sprecht ihr mit euch selbst darüber, wie ihr es schaffen könnt, dass dieses Bild Wirklichkeit wird. Wenn das euer Weg ist, euch selbst zu motivieren, dann müsst ihr ihn so lange behalten, bis ihr einen neuen habt, egal wie unerfreulich er manchmal ist. Eine dürftige Strategie ist immer noch besser als überhaupt keine Strategie. Mann, worin unterscheiden sich die zerebralen Hemisphären in Bezug auf die dominante Hand und das dominante Auge? Jedes Mal, wenn wir ein Seminar machen, stellt irgendeiner diese Frage. Soweit ich weiß, gibt es keine Forschungsergebnisse, die die Hypothese erhärten könnten, dass es eine Augigkeit gibt. Du wirst kein Ergebnis finden, das die Hypothese halten wird. Anmerkung des Übersetzers: Dieser Satz ist im Originaltext im Sinne einer Suggestion aufgebaut. That is going to hold up. Er enthält eine aufgebettete Aufforderung als zusätzlich ans Unbewusste gerichtete Botschaft. Halt an, hör auf damit. Derartige Sprachmuster wurden von Bandler und Grinder in ihrem Buch Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, MDI, untersucht und beschrieben. Ende der Anmerkung. Sogar wenn es welche gäbe, wüsste ich nicht, inwiefern sie für den Prozess der interpersonalen Kommunikation relevant sein könnte. Daher ist die Frage für mich nicht sehr interessant. Deine Augen sind so aufgebaut, dass jeweils eine Hälfte der Netzhaut mit einer Hemisphäre verbunden ist und die andere mit der anderen. Andererseits hat sich die Tendenz, mit einem Auge bevorzugt ins Mikroskop zu blicken, als statistisch signifikant erwiesen. Trotzdem weiß ich nicht, welchen Nutzen diese Information im Moment haben könnte. Mann, was ist aber, wenn die Sehkraft des einen Auges messbar besser ist als die des anderen? Wenn eins praktisch blind ist und das andere in Ordnung, gibt es dann einen Zusammenhang mit der Händigkeit? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nochmal, ich habe nie gefunden, dass es ein nützliches Organisationsprinzip in der Kommunikation ist. Wenn du etwas in diesem Bereich weißt, lass es mich wissen. Mann, in welchem Alter entwickelt sich deiner Meinung nach die Händigkeit? Ich meine gar nicht. Ich habe keine Meinung dazu. Die Linguisten behaupten, dass es so um 4,5 passiert. Ich verfüge über keine Grundlage, auf der ich das erhärten könnte. Händigkeit ist eine Dimension der Erfahrung, von der ich weiß, dass es sie in der ganzen Welt gibt. Ich habe nie einen sinnvollen Bezug zur Kommunikation gefunden. Es steht eine unbegrenzte Menge sinnlicher Erfahrung zur Verfügung, jetzt, hier, in diesem Raum. Wir treffen fortlaufend unbewusste Entscheidungen darüber, was wir auswählen. Wenn wir es nicht täten, wären wir alle gelehrte Idioten, die nicht in der Lage sind, Dinge zu vergessen. Sie schaffen es nicht, Dinge nicht zu kennen. Wenn du sie etwas Bestimmtes fragst, so stehen sie unter dem Zwang, dich mit dem ganzen Müllhaufen sämtlicher Informationen zu überschütten, den sie über diese bestimmte Sache zusammengesammelt haben. Die meisten Therapien gründen auf der Prämisse, dass wenn man weiß, wo die Dinge herkommen, wenn man die Wurzel kennt, in denen sie ihren Ursprung haben, man über eine Basis verfügt, von der aus man sie ändern kann. Ich denke, das ist eine richtige und einschränkende Annahme.